Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Zufriedenheit und Lebensglück. Ja, wie du gerade schon gehört hast, habe ich heute einen Special Guest an meiner Seite. Und zwar ist das mein lieber Freund. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, ich bin der Christoph und was soll ich sagen, ich bin 16 Jahre alt, mache sowas hier zum ersten Mal, bin ein bisschen aufgeregt, aber ja. Ich denke, das wird schon gut. Aber das Intro hast du ja schon mal hingekriegt, also es kann nur besser werden. Genau, wir haben uns heute überlegt, dass wir ein bisschen über das Thema Beziehung reden, weil, habe ich ja schon gesagt, wir beide sind in einer Beziehung und dachten uns, dass wir mal darüber reden können. Vielleicht ist es ja interessant für euch. Und ja, also es ist eigentlich egal, ob ihr jetzt einen Partner habt oder noch einen Partner sucht. Es kann für jede Personengruppe interessant sein. Und genau, wir haben uns ein paar Fragen rausgesucht und würden jetzt einfach so darauf eingehen. Ja, wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören und hoffen, dass ihr irgendwas mitnehmen könnt. Wenn das der Fall sein sollte, könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Da freue ich mich immer, wenn ich ein bisschen Feedback bekomme. Und ja, lass uns beginnen, würde ich sagen. Oder magst du noch irgendwas loswerden? Nö. So zu Beginn? Ich denke, einfach starten. Ich habe jetzt auch genug so am Anfang gesagt. Okay, die erste Frage lautet, was ist euch wichtig in einer Beziehung? Magst du starten? Ja, also für mich ist eigentlich das Wichtigste in einer Beziehung, dass man sich gegenseitig vertraut und dass man keine größeren Geheimnisse voreinander hat. Also klar, ein bisschen Privatsphäre in einer Beziehung ist auch sehr wichtig. Man sollte sich jetzt nicht jedes kleinste Detail sagen, aber wichtige Lebensentscheidungen oder wichtige Dinge, die in dem Leben passieren, sollte man auf jeden Fall miteinander teilen. Zum Beispiel hat mir Lena... Oh, musst du das jetzt erzählen? Ja, okay, ja, ich finde, das ist ein ziemlich gutes Beispiel. Ja, Lena war sich zum Beispiel lange Zeit sehr unsicher, ob sie mir das mit dem Podcast, den sie hier schon länger macht, sagen sollte. Weil sie hat sich irgendwie eingebildet, dass ich darauf komisch reagiere und dass ich sie danach irgendwie komisch finde oder so. irgendwann hat sie es mir dann doch gesagt und ich war sehr beeindruckt darüber und war ihr doch ziemlich traurig, dass es mir so lange verschwiegen hat. Kann es aber auch irgendwo verstehen, weil ich weiß nicht, ob ich das so gut gesagt hätte, so schnell und wie ich da reagiert hätte. Ja, also das war halt voll schwierig für mich, vor allem am Anfang der Beziehung, weil das ist ja eigentlich immer so, wenn man mit jemandem neu eine Beziehung eingeht, dass man irgendwie den anderen so ein bisschen beeindrucken will und sich halt nur so von seiner besten Seite zeigen will. Und ja, keine Ahnung, irgendwie habe ich es dann voll verpeilt, ihm das mal mit dem Podcast zu erzählen. Und umso länger wir zusammen waren, umso mehr ist das irgendwie in den Hintergrund gerückt. Und ich habe es nicht mehr so für nötig gehalten, ihm das zu erzählen. Und ja, wie Christoph das gerade schon gesagt hatte, ich hatte halt voll Angst davor, wie er reagiert und dass er mich dann irgendwie komisch findet, weil ich halt auch gegenüber ihm vorher nie über solche Themen, die mich halt voll krass beschäftigen, wie Dankbarkeit, Lebensglück, Selbstliebe, was auch immer, geredet habe. Und ja, deswegen war das ein bisschen schwierig für mich, aber jetzt in letzter Zeit ist es auf jeden Fall viel besser geworden. Also sprechen da auch ab und zu mal drüber und halt jetzt auch, da er das mit dem Podcast weiß, ist das ziemlich gut geworden. Ja, so. Also ich finde allgemein so mit der Zeit, wir sind jetzt knapp 3 Monate zusammen, mittlerweile lösen wir uns von der Schale nach außen, die wir halt unseren Partner beeindrucken müssen und langsam lernen wir unsere richtigen Seiten kennen und die finde ich eigentlich super. Also diese Phase der Beziehung, wo man sich so noch mehr kennenlernt, als man vorher sich schon gekannt hat, finde ich eigentlich super. Das ist eigentlich wunderschön zur Zeit. Und das ist halt auch irgendwie das, worum es eigentlich in so einer Beziehung geht. Also, dass man wirklich, meiner Meinung nach, halt den Mut hat, sich wirklich so zu zeigen, wie man ist, ohne irgendwas verstecken zu müssen. Weil vielleicht ist auch so, dass nur so eine Beziehung funktionieren kann, wenn man halt wirklich authentisch und ehrlich und sowas alles ist. Nur dann kann das funktionieren, auf lange Sicht jetzt. Ja, oder? Denkst du das auch so? Nee, auf jeden Fall. Also ich glaube, eine Beziehung, wo die Partner sich gegenseitig nur was vorgaukeln und ja, dass man halt eine andere Person ist, das hält nie lange. Das hält vielleicht 2-3 Monate. Irgendwann schafft man das auch nicht mehr. Wenn man dann auf einmal wieder normal ist, wie man sich normal gibt im Leben, dann ist der andere Partner so angeekelt, wenn es jetzt halt schlimm ist, das kann nie was werden. Also ja. Ich rate euch immer, seid in einer Beziehung ehrlich und zeigt vor allem dein richtiges Ich, wie es normal ist. Auf jeden Fall. Also klar, wie ich das vorhin schon gesagt habe, am Anfang der Beziehung ist es irgendwie normal, weil da ist halt alles neu und so. Und ja, man will halt den anderen so ein bisschen beeindrucken. Ja. Aber wenn man wirklich eine Beziehung mit der Intention eingeht, dass es auf lange Sicht hält, dann muss man einfach so richtig sein, wie man ist. Und das dürfte ich jetzt halt auch lernen. So, magst du die Geschichte erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ich dir vom Podcast erzählt habe? Ja. Ist vielleicht auch ganz interessant. Ich versuche es dir mal ein bisschen abzukürzen. Ja. Also, ich zocke ziemlich viel am PC und brauchte ein neues Headset. Und da hat Lena gesagt, hey, ich hab zufällig noch ein Gaming-Headset rumliegen. Magst du das vielleicht benutzen? daraufhin war ich überrascht, weil warum sollte meine Freundin, die nie irgendwas mit Zocken zu tun hatte, ein Gaming-Headset haben? Und sie wollte mir das aber nicht sagen. Und irgendwann hat sie mir dann gebeichtet, ja, also ich wollte eigentlich nur das Mikrofon. Und ich dann so, ja, wozu brauchst du denn ein Mikrofon? Und ja, dann hat sie mir so stückweise langsam erzählt, was sie macht. Und ich war anfangs ziemlich überrascht. Sie wollte es mir auch nicht direkt zeigen. Ich durfte es mir nicht direkt anhören. Aber als ich dann so die ersten paar Folgen gehört habe, war ich doch beeindruckt und im Positiven überrascht. Ja, und das hat mir auch irgendwie gezeigt, dass es sich immer lohnt, einfach so richtig ehrlich zu sein und alles von sich zu zeigen. Und ja, das haben auch die Jungs von der Youth University am Dienstag gesagt bei dem Event, dass Mut immer belohnt wird. Und dass, wenn man den Mut hat, sich so zu zeigen, wie man wirklich ist, dass das Leben dann eigentlich immer nur für einen ist und dass einem gute Dinge widerfahren. Und ja, aber wir sind gerade total vom Thema abgekommen, denn eigentlich waren wir bei der Frage, was ist euch wichtig in einer Beziehung? Und eigentlich haben wir da jetzt schon fast alles angesprochen. Und zwar wäre das Vertrauen, Ehrlichkeit, Authentizität. Und was mir vorhin auch noch eingefallen ist, als ich über die Fragen nachgedacht habe, ist die Beziehung zu sich selbst. Und das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen paradox, weil wieso sollte das wichtig sein, wenn man ja in einer Beziehung mit einer anderen Person ist? Aber man ist ja, egal ob man jetzt einen Partner hat oder nicht, immer in einer bestimmten Beziehung zu sich selbst. Und ja, man verbringt das ganze Leben mit sich selbst. Und deswegen sollte man auch irgendwie darauf ein bisschen achten, also wie man mit sich selbst einfach umgeht, wie man mit sich selbst spricht, was man für Gedanken hat. Du kennst ja bestimmt den Spruch, ja, du musst erst dich selbst lieben, bevor du jemand anderen lieben kannst. Und ich finde, darin steckt sehr viel Wahrheit, weil nur wenn man sich selbst ein gewisses Maß an Liebe zuspricht, kann man das auch jemand anderem schenken. Und ja, vielleicht kannst du darüber ja mal nachdenken. Genau, kommen wir zur nächsten Frage. Möchtest du die vorstellen? Welche meinst du? Ach ja. Ja, also habt ihr Tipps für die Kommunikation in einer Beziehung? Ja, also ich finde, die Kommunikation ist halt ziemlich wichtig in der Beziehung, weil wenn man nicht miteinander redet, dann kann es nichts werden. Wenn man sich immer nur anschweigt, das, oder ich sag mal so, ich kenne das bestimmt, vor allem die etwas Jüngeren, über WhatsApp kann man mit einem Mädchen, jetzt die Jungs gesehen, oder kann man mit einem anderen super schreiben. 2-3 Stunden hintereinander kann man sofort schreiben. Aber wenn man sich dann mal im Real Life trifft und dann weiß man auf einmal nicht mehr, was man sagen soll. Man hat keine Ahnung. Man stockt die ganze Zeit und das. Ich finde, du hast gerade ein richtig gutes Beispiel gewählt, dass halt die dass die Kommunikation wirklich auch im echten Leben stattfinden sollte und nicht irgendwie nur über WhatsApp oder auch telefonieren ist manchmal nicht so richtig echt, finde ich. Und ja, auf jeden Fall ist es, wie Christoph das schon gesagt hat, unglaublich wichtig, dass ihr miteinander redet, weil nur wenn du dem anderen gegenüber das alles sagst, was dich bewegt, dann kann er auch wissen, was du für Bedürfnisse hast, was dir wichtig ist, wofür du stehst. Und Ja, dazu gehört halt auch, dass man sich nicht für den Partner verbiegen sollte und dementsprechend auch das nicht in der Kommunikation tun sollte. Also wenn jetzt zum Beispiel dein Partner vorschlägt, ja, lass uns das und das mal machen oder so und du willst es eigentlich nicht, aber du sagst, ja, finde ich voll cool und so, das ist hat auch wieder was mit authentisch sein zu tun. Das funktioniert einfach auf lange Sicht nicht. Das wird nichts. Das, irgendwann kommt ihr an den Punkt, da geht ihr in so weit auseinanderlaufende Richtungen dann und verliert euch irgendwann aus den Augen und ja, dann gibt's halt großen Streit oder was auch immer. Letztendlich führt's höchstwahrscheinlich zur Trennung. Ja. Und ja, du hattest vorhin noch was gesagt mit sensible Themen. Ja, ja. Du dazu noch mal? Ganz wichtig, vor allem jetzt im jüngeren Alter ist, dass ihr sensible Themen wie zum Beispiel Sex oder Verhütung oder auch die Periode bei Mädchen anspricht. Ich weiß selber, bei den Jungen im jugendlichen Alter, im Pubertätsalter, ist das eigentlich so ein richtiges Tabuthema. Also nicht nur bei den Jungs, allgemein bei allgemein in der Gesellschaft. Ja, ist das ein Tabuthema, aber vor allem in der Beziehung solltet ihr das ansprechen. Ja. Weil irgendwann kommt ihr in die Phase, wo Sex wo Sex echt wird und zu einem Thema spätestens wird, ja. Da solltet ihr drüber geredet haben, was ihr mögt, wie ihr verhüten möchtet und so weiter. Das ist ziemlich wichtig. Ich finde auch, das stärkt auch unglaublich das Vertrauen dem Partner gegenüber, wenn man über sowas einfach offen sprechen kann. Und klar, du wirst jetzt nicht beim ersten Date sagen, ja, wie verhütest du eigentlich? Nimmst du die Pille und so? Das ist ja auch Quatsch. Aber einfach mit der Zeit sollte man da wirklich wieder den Mut haben, sowas auch mal anzusprechen. Ja, wenn man merkt, das wird ernst, dann das gehört eben dazu und das ist einfach wichtig. Und das ist auch nicht schlimm. Ich meine, wenn du mit jemandem in einer Beziehung bist, dann sind solche Themen einfach wichtig. Und du musst auch in dieser Richtung über deinen Partner Bescheid wissen. Das hat wieder was mit Bedürfnissen und all dem zu tun, was wir schon gesagt haben. Ja. Genau. Und was natürlich auch noch zur Kommunikation gehört, ist, dass man dem Partner hin und wieder Komplimente gibt. Finde ich, dass man einfach ihm sagt, du siehst heute schön aus oder es freut mich, dass du mir jetzt so zugehört hast oder dass wir gerade so schöne Gespräche führen oder irgendwas Kleines, was dir auffällt. Aber das zeigt einfach deinem Partner, dass er dir wichtig ist. Und ja. Dadurch hebt es allgemein die Laune und es gibt ein besseres Miteinander. Ja, also ich versuche vor allem, auch wenn es euch auffällt, es auch auszusprechen. Vielleicht ist es im ersten Moment peinlich, so einfach zu seinem Partner hinzugehen, boah, du bist aber heute echt schön. Aber glaubt mir, das wird ihm sehr gefallen und ihr seid dann auch glücklicher, weil er glücklich ist. Und das ist einfach für eine Beziehung super wichtig. Und vor allem, wenn ihr jetzt auch länger zusammen seid, schon so 1-2 Jahre, irgendwann hält man sich dann für selbstverständlich. Und solche Komplimente, die bessern sowas immer auf. Also dann merkt der Partner zum Beispiel auch, ach, heute ist aber immer wieder lieb zu mir. Das ist ja echt schön, da freue ich mich. Und das stärkt einfach das Selbstwertgefühl von dem Partner und auch von euch selber. Das ist super wichtig. Das, was du gesagt hast mit dem selbstverständlich nehmen, passiert, glaube ich, immer dann, wenn irgendwie so eine Art Alltag einkehrt in die Beziehung. Also, dass dann halt einfach normal ist, dass der andere immer für dich da ist und dich über alles liebt und so. Und aber du musst es, egal wie lange du mit jemandem zusammen bist, musst du immer im Hinterkopf behalten. Das ist so wichtig, dass du nie vergisst, dass der andere sich für dich entschieden hat und dass es halt eben nicht selbstverständlich ist, diese Beziehung, auch wenn man das schnell mal denken kann. Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Frage und diese wäre, was bedeutet ihr einander? Magst du beginnen? Ja, also was mir ziemlich hilft in der Beziehung, dass ich jemanden habe, den ich vorher nicht hatte, wo ich einfach meinen ganzen Ballast ablassen kann, wo ich einfach über alles reden kann. Beispielsweise, ich habe viele Freunde und auch viele Freundinnen, mit denen ich über verschiedene Sachen reden kann, aber mit niemandem kann ich wirklich über alles reden, wie es mit Lena der Fall ist. Und das hilft mir einfach ungemein, durch den ganzen Alltag zu kommen und finde ich super gut. Ja, für mich ist halt auch einfach, dass ich mit Christoph eine Person gefunden habe, die wirklich immer für mich da ist, egal was passiert, auch wenn ich gerade mal schlechte Laune habe oder irgendwie doof bin, er liebt mich einfach so, wie ich bin. Und er findet mich nicht komisch. Auch wenn ich ihm das halt mit dem Podcast erzählt habe und ich erst dachte, dass er das komisch findet, was aber gar nicht gestimmt hat. Und ja, für mich ist er einfach wie ein bester Freund und Partner zugleich. Und ich finde, das ist irgendwie immer richtig schön, wenn in der Beziehung dein Partner für dich auch irgendwie wie so ein bester Freund oder beste Freundin ist. Und dass man halt, wie Christoph das schon gesagt hat, über alles reden kann, dass man immer füreinander da ist. Und ja, mir bedeutet Christoph unglaublich viel, um die Frage mal exakt zu beantworten. Okay, kommen wir zur nächsten und die wäre: Wie kann man seine Beziehung frisch halten? Mhm. Ja, fang du am besten mal an. Frisch halten ist irgendwie eine bisschen komische Formulierung, finde ich. Aber ja, es geht halt einfach darum, dass man vielleicht, wenn man schon eine etwas längere Beziehung hat, dass man das nochmal so ein bisschen, ja, auffrischt. Ich kenne gar kein anderes Wort dafür. Ja, ich glaube, da sind wir auch wieder bei dem Aspekt, dass die Beziehung zum Alltag wird, dass man sich für selbstverständlich hält. Und ich finde, so eine Beziehung, ja, auffrischen finde ich eigentlich schon ein ganz gutes Wort. Also ich finde, so eine Beziehung frischt man halt auf, indem man neue Sachen erlebt. Also zum Beispiel in verschiedene Freizeitparks zu gehen oder irgendwelche Erlebnisse sammeln, die man halt dann eingespeichert hat mit dem Partner. Ja. Zum Beispiel meinetwegen Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen oder irgendwie sowas. Ja. Meinetwegen können es auch neue Erfahrungen im Bett sein. Ja. Das ist ganz wichtig zu erwähnen. Klar. Ja, also es geht einfach darum, dass man irgendwie so gemeinsame Sachen hat, an die man sich gerne erinnert und die irgendwie neu sind, wie Christoph das schon gesagt hat. Und ja, die einen als Paar zusammenschweißen. Und dann natürlich noch ganz wichtig die Sache mit Wertschätzung. Also das, was wir vorhin schon gesagt haben, dass du deinem Partner regelmäßig Komplimente machst und dass du ihm sagst, schön, dass du da bist, ich liebe dich. ja, das sind solche Sachen, die kann man ab und zu mal sagen. Auch wenn man denkt, dass der andere die eh schon weiß und dass deswegen unnötig ist, das zu sagen. Aber nein, es ist nicht unnötig. Der andere freut sich und es lohnt sich, das ab und zu mal zu sagen. Auf jeden Fall, ja. Okay, die nächste Frage wäre, was bedeutet Liebe für euch? Und das haben wir ja eigentlich schon so in der ganzen Folge bis jetzt beantwortet. Aber wenn du das nochmal so auf eine Sache bringen müsstest, was würdest du dann sagen? Ja, also ich finde, die Liebe zu beschreiben ist unglaublich schwer. Also für mich ist die Liebe halt ein Gefühl, ein sehr glückliches Gefühl. Und ich interpretiere zum Beispiel Lena als Liebe. Das ist, wenn ich an Lena denke, werde ich super glücklich. Und ich glaube, so kann man Liebe schon interpretieren. Ich denke, das ist ganz gut so. Ja, also für mich, also ich sehe das auf jeden Fall auch so. Aber ich würde auch noch sagen, dass Liebe zum Teil eine Entscheidung ist. Und das wird vor allem dann zur Bedeutung, wenn es mal irgendwie schlechte Phasen in der Beziehung gibt. Und wenn man sich vielleicht oft streitet oder so. Das war bei uns vor einem Monat, da haben wir uns ab und zu mal gestritten. Und hast du auch gemerkt, da war ich ein bisschen unzufrieden. So, aber dann habe ich mir irgendwie immer wieder in Erinnerung gerufen, dass ich mich halt für Christoph entschieden habe und dass ich mit ihm wirklich zu 1000% in einer Beziehung sein möchte. Und dass ich deswegen auch bereit bin, alles für diese Beziehung zu geben und alles möglich zu machen, damit es mit uns beiden funktioniert. Und ja, genau, das ist eigentlich das ganz gut zusammengefasst. Wollen wir vielleicht noch kurz über die Sache reden, wie man seinen Traumpartner finden kann, was jetzt vielleicht besonders für die, die keine Beziehung haben, interessant sein könnte. Was denkst du dazu? Also ehrlich gesagt, finde ich, gibt es keine Regel, kein Trick 17. Ich war zum Beispiel, als ich Lena gefunden habe, nicht mal so richtig auf der Suche. Wir haben uns auf der Kirmes kennengelernt damals. Damals? Und, ja, vor 3 Wochen, 3 Monaten. Und zuerst dachte ich, ja, also nettes Mädchen, wunderschön. Und ich hätte da auch noch nicht gedacht, dass da mehr draus wird. Und mit der Zeit haben wir uns halt mehrmals getroffen und irgendwann war es dann doch soweit, dass eine Beziehung draus wird. Und ja. Da war ich mega überrascht und auch mega glücklich. Ja, das Ding ist halt, dass du am Anfang einer Beziehung nicht hundertprozentig wissen kannst, ob das wirklich der richtige Partner ist. Vielleicht geht da auch einfach probieren über studieren. Also ja, manchmal muss man halt ein paar Frösche küssen, damit irgendwann mal der Prinz drunter ist. Weiß ich auch nicht, aber ja, man wächst ja mit den Beziehungen und ich glaube, wenn man sich wirklich, wie ich das eben gesagt habe, für jemanden entscheidet und bereit ist, dafür viel zu geben, dann kann das auch funktionieren. Also wenn wirklich beide die Beziehung zu 100% wollen, dann wird man immer eine Möglichkeit finden, dass es zwischeneinander funktioniert. Zwischeneinander, das ist ein komisches Wort. Egal, dass es zwischen den beiden Partnern funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Wenn beides wollen, dann wird die Beziehung auch was und dann geht die eigentlich auch nicht zu Ende. Ja, das ist ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Und ja, damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Goldene Zeiten Podcast. Dein Podcast für mehr Selbstliebe, Zufriedenheit und Lebensglück. Tschüss.